Das Kinojahr 2014 im Rückblick mit unseren beiden Filmkritikern Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Wir haben jetzt viel über das amerikanische Kino gesprochen, jetzt müssen wir nochmal über das europäische sprechen. Und da ist ein Film, der uns eigentlich seit dem Sommer begleitet, nämlich Monsieur Claude. Eine ziemliche Überraschung, ganz weit vorne, Monsieur Claude, 3,6 Millionen Deutsche haben ihn gesehen. Ich habe mich schon viel gestritten mit Freunden und Kollegen, die ihn als heitere Komödie über Vorurteile sehen. Geht ja um eine französische Familie, in der vier Töchter alle Männer mit nicht französischer Herkunft heiraten und die Eltern können damit überhaupt nicht umgehen. Ich fand ihn ziemlich schlimm, weil er so einen verharmlosenden Charakter hat. Nach dem Motto, Vorurteile sind nicht so schlimm, wir sind alle ein bisschen Rassisten. Wie erging es euch mit diesem Film? Ja, ich bin kein Rassist, würde ich mal von mir behaupten. Und ich fand es auch schlimm, dass da ein Film so gut und so hofiert wird, so gut ankommt, der das macht. Also ich glaube, er läuft so erfolgreich, weil das so der nächste ziemlich beste Freund ist. Es gibt wohl so eine Sehnsucht nach der französischen Komödie, wenn man den Franzosen am besten zutraut, Unterhaltung und intellektuellen Anspruch in einen Guss zu bringen. Ich finde nicht, dass das ein gutes Beispiel dafür ist. Ich meine nur, ich frage mich, woher kommt dieser Film? Aus einem Frankreich unter Marie Le Pen, wo man vielleicht so einen Ort sucht wie das Kino, wo man noch so unter sich rassistisch sein kann und dann rausgeht und sagen kann, nee, aber diese Marie Le Pen, ich habe sie nicht gewählt. Und das war irgendwie dann doch seltsam, dieser Film. Also bei mir hat der Film auch eher Unwohlsein ausgelöst. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass er eigentlich so sagt, ach, so ein bisschen Vorurteile sind einfach auch erlaubt. Und das, was ja an der Komödie interessant sein könnte, also die Spitzen von Kulturen auszuloten. Also es geht ja immerhin um eine jüdische Kultur, um eine islamische Kultur. Das leistet der Film ja alles gar nicht. Der bleibt ja doch letztlich in so einem rein französischen Setting. Und das ist einfach der Film für die französische Mittelklasse, für die Bourgeoisie. Da kommt man gut gelaunt wieder raus. Aber warum funktioniert das in Deutschland so gut? Das ist ja. Das war ja auch ein Überraschungscoup. Keiner wollte den Film ja in Deutschland erst vertreiben. Dann hat Neue Visionen den genommen und plötzlich war das so ein gigantischer Erfolg und jetzt suchen alle Verleiher nach dem nächsten Monsieur Claude. Ja, das hängt natürlich auch mit einer sehr guten Vermarktung zusammen. Ich meine, Neue Vision hat das über Facebook sehr geschickt gemacht, hat auch mit den Kinos immer wieder gesprochen und einfach gesagt, stellt diesen Film auf eure Facebook-Seiten und hat auch den Kinos, weil dafür muss man dann ja auch Geld bezahlen, das Geld zur Verfügung gestellt. Also das finde ich schon auch einen klugen Schachzug. Und letztlich gönne ich es dann auch wieder einem Verleih wie Neue Vision, weil die machen dann ja auch wieder so Filme wie Im Keller von Ulrich Seidel oder den Roy Anderson-Film, der jetzt noch ins Kino kommt. Also es ist ja ganz gut, dass wir so einen Verleih überhaupt haben. Das stimmt. Und ich hoffe, Sie nehmen wirklich das Geld, was Sie sich da verdient haben und investieren es in diese Projekte. Ich erinnere an Senator, die mit ziemlich beste Freunde sich dumm und dämlich verdient haben. Und dann kam halt ein Projekt nach dem nächsten, wo Sie das Geld quasi verpulverten. Nur ist ja der französische Film immer noch vergleichsweise präsent in Deutschland. Wie geht es eigentlich dem Rest des europäischen Films? Ja, ich finde, das war wirklich eigentlich das Jahr des europäischen Films. Also was da für Filme gekommen sind. Jetzt Winterschlaf hatten wir schon genannt, Leviathan des russischen Regisseurs. Dann hatten wir noch den Film von Ruben Östlund, Höhere Gewalt. Und was ich so interessant an dem europäischen Kino in diesem Jahr finde, ist, dass es eigentlich ein Landschaftskino ist. Es wird ganz viel über Landschaften erzählt. Also nehmen wir mal Höhere Gewalt. Da geht es ja um Rollenbilder, wie wir selbst Gefangene von Rollenbildern sind, wie wir uns als Mann, als Frau zu verhalten haben. Und das spielt dann in so einem Skigebiet, was eigentlich auch nur noch in den französischen Alpen so eine Vorstellung von sich selbst hat. Wie muss so eine Skilandschaft aussehen? Und dann sehen wir ja in dem Film nachts immer, wie die wieder präpariert wird mit den Schneekanonen und so weiter. Oder bei Winterschlaf finde ich es eben ganz interessant. Da haben wir eben Menschen, die eigentlich gar nicht mehr mit der Landschaft in Verbindung stehen. Die Intellektuellen können die Zeichen dieser Landschaft in Anatolien nicht mehr lesen und die Landbevölkerung selbst wird aus dieser Landschaft vertrieben. Also es ist so ganz interessant und damit kann ich jetzt auch schon den Bogen wieder zum deutschen Film schlagen, weil wer hat den deutschen Filmpreis bekommen? Heimat von Edgar Reitz und das ist ja auch ein Film, wo die Landschaft eine große Rolle spielt, wo man einfach mitbekommt, vor 150 Jahren gab es in Deutschland einfach viele Bauern und wenn eine Ernte eine Katastrophe war, gab es diese Hungersnöte und so weiter. Also da hat man Deutschland nochmal in einer ganz anderen Relation durch diesen Film gesehen. Wobei, wenn ich noch einen Gedanken zum europäischen Kino äußern darf, zu den Filmen gehört auch Ida von Pavel Pawlikowski, ein Holocaust-Drama, schwarz-weiß, wo eine junge Novizin nochmal erfährt, woher sie eigentlich kommt, nämlich jüdischen Ursprungs ist. Also das europäische Kino hat sich gelöst von diesem Inseldasein. Wir können nicht mehr sagen, dass Ida ein polnischer Film ist. Was ist das überhaupt? Der neue Film von Olivier Assayas, Clouds of Sils Maria, der ja auch in der Schweiz spielt mit Juliette Binoche und Kirsten Stewart. Und Olivier Assayas hat uns gesagt, europäisches Kino ist dann stark, wenn es sich immer an diese Grenzen traut. Also versucht, diese Grenzen zu überwinden und doch nicht in diesem Europudding landet, der dann nur einfach querfinanziert ist. Und ich finde, das war wirklich das Jahr, wo das europäische Kino bewiesen hat, wir sind keine Inselexistenzen. Wir können wirklich auch paneuropäisch erzählen, was das auch immer bedeutet. Im Falle vom Ida ist es ein polnischer Regisseur, der in England groß geworden ist und dort sein Handwerk gelernt hat und wiederkam und diesen Film drehte. Oh ja, und Winterschlaf ist natürlich auch ein Film, eine internationale Koproduktion mit französischem Geld und auch mit deutschem Geld. Also da sieht man dann einfach auch, wie sich die ganzen verschiedenen Filmlandschaften gegenseitig befruchten. Nur leider wird der deutsche Film dabei nicht befruchtet. Wollte ich gerade fragen, wenn man sich da die Charts anguckt, da findet sich als deutscher Film, also im Grunde genommen geht es dem deutschen Film ja ganz gut. 26% Marktanteil letztes Jahr. Mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Bei den Jahrescharts steht halt Vaterfreuden von Matthias Schweighöfer ganz oben. Das ist schon die Kritik dieses Films, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Da geht es um einen jungen Mann, der von einem Frettchen in den Hoden gebissen wird und dann unfruchtbar wird. Es ist lustig und Komödien funktionieren und ich habe ja nichts gegen diese Komödien, die die Leute in die Kinos bringen. Ich finde, es fehlt in Deutschland weiterhin an diesem Mittelbau von Kino. Und dieses Jahr hatten wir ja noch im deutschen Kino so ein bisschen mit unseren Lieblingen Schwierigkeiten. Also ich muss sagen, Christian Petzolds Film Phoenix kam jetzt nicht so gut an. Ich hätte auch den Film viel mehr lieben wollen, als er mir erlaubt hat, ihn zu lieben. Und ich hatte Probleme mit dem deutschen Kino dieses Jahr enorm. Ja, aber um bei Phoenix zu bleiben, immerhin ist es ein Film. Wir haben über keinen Film jetzt jenseits des Mikros so viel gestritten und uns unterhalten, was ja auch wieder eine Qualität von einem Regisseur ist. Und in diesem Zusammenhang muss ich nochmal sagen, fand ich die deutsche Kritik auch sehr gut, wie sie sich einfach auf das Werk eingelassen haben und auch alle versucht haben zu erklären, warum der Film vielleicht doch nicht so funktioniert hat, wie es sich eben Christian Petzold gewünscht hat, wobei ich hier aber auch wieder interessant finde, wie gut er, und das weiß Susanne besser, dann in Toronto angekommen ist. Und da habe ich mir sagen lassen, am Ende, wenn Nina Hoss auf dem Bahnsteig steht, haben die Leute gelacht. Und es war kein Auslachen, sondern in Toronto wohl ein befreiendes Lachen, weil sie sich einfach mit Nina Hoss gefreut haben, dass die Deutschen einfach nicht verstanden haben, was da für ein Spiel mit ihnen betrieben wird. Also, dass dieser Film dann auch woanders wieder viel besser funktioniert, finde ich auch eine Erkenntnis. Ungefähr so ging es ja auch Dominik Graf. Dominik Graf, der vielleicht den deutschen Film gedreht hat, muss man sagen, mit Geliebte Schwestern. Auch Oscar-Kandidat ist, wahrscheinlich wird er nicht nominiert, aber der kam auch in New York gut an, in Polen, in Frankreich kommt er sehr gut an. Aber in Deutschland wurde er dann während der WM so versendet. Da fragt man sich, wer schickt so ein Werk, das ja wirklich so romantisch ist, an Truffaut erinnert, ein Liebesbrief ist an die alte Zeit, wo man sich wirklich fragt, wer setzt das in die WM-Zeit, wo wirklich alle Fußball gucken und keiner ins Kino geht. Und dafür war es noch überraschend, 200.000 Zuschauer. Ja, die Schulklassen wurden da wahrscheinlich dahin geschleppt, was gut ist, weil sie mal große Filmkunst gesehen haben und Dominik Graf ist wirklich irgendwo angekommen, wo ich nicht dachte, dass es ihn mal hintreibt. Okay, jetzt haben wir aber viele etablierte Namen. Dominik Graf, Christian Petzold. Wir wollen das mit was Positivem enden lassen. Wo findet Neues statt? Wo seht ihr Hoffnung? Ja, ich meine, es gibt viel Geld in Deutschland und ich habe einfach das Gefühl, dass so wenig experimentiert wird. Und dann sind es eben wieder die kleinen Filme wie Love Sticks, die kaum Förderung bekommen haben, die mich einfach überzeugen. Also es ist ein Film, der erzählt einerseits viel über Arbeitsverhältnisse, weil er in einem Hotel spielt, wo man einfach mitbekommt, die Leute werden ausgebeutet. Gleichzeitig erzählt er zwischen einem Zimmermädchen und dem Masseur eine unheimlich lebendige Liebesgeschichte, die auch ganz eigene Wege geht, wo ich dann aber wieder auch interessanterweise ans französische Kino erinnert werde, wie dort die Liebe verhandelt wird, dass die Liebe eben auch ein eigenes Thema ist, das über die Liebe an sich reflektiert wird in diesem Film. Interessanterweise finde ich, dass an den Hochschulen was Interessantes passiert. Also zwei Filme stehen dafür, das merkwürdige Kätzchen von Ramon Zürcher, der wirklich versucht hat, irgendwie ein deutsches Kino so neu zu erfinden, dass er uns einfach eine Tischkante 10 Minuten lang gezeigt hat. Also es ist irgendwie aufregend gewesen. Und der andere Film, der von der Hochschule kam, auch nicht finanziert worden ist mit den offiziellen Mitteln, das war Zerrumpelt Herz, der in Venedig seine Premiere hatte, der mich auch mit so ganz urdeutschen Themen konfrontierte, wie Romantik, der Wald, wo man sah, dass ein Regisseur ohne Geld versucht, irgendwas zu überwinden. Einen großen Kostümfilm zu drehen. Irgendwie. Anders kann man wie geht das? Sagen, und da stellt sich die Frage, wie kann ich das machen? Wie kann ich daraus Kino machen? Und dann entsteht Kreativität. Und das braucht das deutsche Kino dringend, diese Kreativität. Zum Ende unseres Jahresrückblicks also ein Aufruf, mehr Kreativität. Vielen Dank an Patrick Wilinski und Anke Lewicke.